Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. Bei dir sein, dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, dam, dam, dam. Bist du traurig, dann sagt er dir, dam, dam.